Lektion 4 Übung 2 und 3 Na, Herr Dorflinger, wieder zurück? Wie war der Urlaub? Was gab's da so alles? Kinder, wie war's? Spitze! Super, klasse! Aber viel zu kurz. Toll und cool! Super cool! Heiko, bitte. Ja, Arthur, und mich fragst du gar nicht? Oh, Entschuldigung, Liebling. Also, wie war der herrliche, tolle, super, spitze, klasse Urlaub? Wunderbar. Ja, fantastisch. Einmal gab es ein Beachballturnier. Ja, Bayern gegen Deutschland. Papa, du warst ein toller Nationalspieler. Du warst spitze. Toll, das freut mich. Und wie war das Wetter? Zu Beginn hatten wir 2 Regentage, aber dann... Ach, Papa, das Wetter war doch super. Die Ausflüge waren prima organisiert und die Gymnastikangebote waren ausgezeichnet. Meine Frau war den ganzen Tag beschäftigt. Ihr hattet nur euren super fantastischen Sport im Kopf. Goldi war so allein. Steffi, aber jetzt hat er doch einen Freund. Oder ist es eine Freundin? Das Essen war klasse, 1A. Aber Mama, du kochst auch ganz gut. Danke, Heiko. Ja, das stimmt, was Heiko sagt. Der Tisch war immer schon gedeckt. Das Essen war gekocht. Einfach wunderbar. Aber es gab dort so wenig Kinder. Du hattest doch mich? Na ja, dich, klar. Ja, ich war stundenlang im Wasser. Und wo warst du? Siehst du, Steffi? Und deshalb kannst du jetzt ganz toll schwimmen. Gelernt ist gelernt. Tja, Steffi, Übung macht den Meister.